Kundgabe 3582. Empfangen am 20.10.1945. Fürbitte durch Mitmenschen. Wie wenig weise ist es, die direkte Verbindung mit Gott zu umgehen, um sich eines Mitmenschen bedienen zu wollen, dessen Gebet ihm nützen soll. Gott achtet nur des Gebetes, das in tiefster Liebe für den Nächsten zu ihm emporgesandt wird, und die Liebekraft kommt nun den Bedürftigen zustatten. Jedes andere Gebet aber ist nutzlos. In seiner erbarmenden Liebe sendet Gott über den Menschen Leid und Not, um ihn zu bewegen, sich ihm selbst schrankenlos anzuvertrauen, um ihn zu bewegen, das rechte Verhältnis eines Kindes zum Vater herzustellen, weil dann erst die Kraft der göttlichen Liebe das Herz des Menschen berühren kann und seiner Seele durch diesen Kraftzustrom geholfen wird, sich geistig aufwärts zu entwickeln. Wird diese innige Verbindung außer Acht gelassen, dann ist der Kraftzustrom nur gering und auch nur garantiert, wenn die Fürbitte für den Mitmenschen aus liebendem Herzen kommt. Ansonsten der Mensch gänzlich ohne Kraft bleibt und seine Seele darben muss. Niemals kann ein Mensch für seinen Mitmenschen die Umgestaltung des Wesens erzielen, sondern dieser muss selbst tätig sein. Er muss selbst seinen Willen Gott zuwenden und sich mit ihm in Verbindung setzen, um Kraft empfangen zu können. Nur ist die liebende Fürbitte insofern nützlich für ihn, dass ihm Kraft zugeführt wird, die seinen geschwächten Willen hebt, dass er also durch die Fürbitte die Kraft empfängt, sich selbst Gott zuzuwenden. Diese Kraftzufuhr ist Auswirkung der Liebe des Mitmenschen. Ohne Liebe aber ist jedes Gebet nutzlos, denn nur die tiefe Liebe wird bewirken, dass ein Gebet im Geist und in der Wahrheit zu Gott gesandt wird und dann auch Erfolg haben. Gott verlangt die Verbindung mit ihm, die jeder Mensch herstellen kann, wenn er will. Wer sich auf das Gebet eines Mitmenschen verlässt, dessen Wille gilt noch nicht Gott, und so wird auch jenes Gebet wirkungslos bleiben. Der Mensch kann mit einem innigen Stoßseufzer weit mehr erreichen, als ein langes Gebet vermag. Dass diese Innigkeit missen lässt, wie auch der innige Gedanke an Gott, ihm mehr Kraft einträgt, als ein Gebet der Fürbitte durch Mitmenschen. Doch Gott bewertet den Liebesgrad dessen, der betet für seinen Mitmenschen, weil immer Liebe kraftspendend ist und also auch eine liebende Fürbitte nicht wirkungslos bleibt. Und darum kommt immer wieder über den einzelnen Menschen großes Leid und bittere Not, weil er dessen nicht vergessen soll, der allein ihm helfen kann, weil er das rechte Verhältnis herstellen soll, das allein ihm die Kraftzufuhr von Gott sichert, und weil er selbst tätig werden muss, um Erfolg verzeichnen zu können für seine Seele. Und das sollen die Menschen nicht vergessen, dass niemals der Mitmensch ihnen die Verantwortung abnehmen kann, dass ein jeder sich selbst verantworten muss und darum auch selbst an sich tätig werden muss. Und dass sie diese Tätigkeit nur ausführen können mit Hilfe Gottes, den sie in innigem Gebet anrufen müssen, um Kraft und liebevolle Betreuung, auf dass sie ihr Ziel erreichen, auf dass ihre Seelen ausreifen, auf Erden. Amen.